Kundgabe 6023. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.08.1954. Endoffenbarung Gottes. Ihr geht dem Ende entgegen, und darum offenbare ich mich euch, um euch nicht in Unkenntnis zu lassen, was für euch ein Ende bedeutet. Ich offenbare mich, auf dass ihr euch vorbereitet, auf dass ihr recht lebet, so dass ihr ein Ende nicht zu fürchten brauchet. Ihr Menschen glaubet nicht an ein Ende und weiset alle Mahnungen und Warnungen ab, die euch als Folge meiner Offenbarungen zugehen. Ihr verhöhnt und verlacht, die euch das nahe Ende ankünden. Ihr dünkt euch weise und fühlet euch erhaben über ein Wissen, das ungewöhnlich einem Menschen vermittelt wird. Ihr seid geistig blind und könnet nichts sehen, und ihr glaubet doch nicht denen, die sehend sind und euch daher sagen, in welcher Stunde ihr lebet. Und es ist wie zu Zeiten Noahs, wo ich gleichfalls den Menschen das nahe Gericht ankündigte und keinen Glauben fand, wo die Verkünder des Gerichtes nur Hohn und Spott ernteten, bis der Tag kam, da sich meine Ankündigungen erfüllten, bis der Tag kam, da die Spötter dem Gericht zum Opfer fielen. Und wieder wird es so sein. Wieder wurde lange zuvor schon das Gericht angekündigt. Und es wird verkündet werden immer wieder. Doch plötzlich und unerwartet wird der letzte Tag gekommen sein für diese Erde und alle ihre Bewohner. Denn es ist mein Wort Wahrheit, und es erfüllt sich, so die Zeit gekommen ist. Wer aber glaubt es, dass die Menschen mitten in dieser Zeit stehen, dass ihnen nur noch eine kurze Zeit bleibt, bis zum Ende? Wer glaubt es, dass sie vor einer Wende stehen, vor etwas, was noch kein Mensch auf dieser Erde erlebt hat? Wer lässt sich beeindrucken von göttlichen Offenbarungen, von Voraussagen, die das nahe Ende betreffen? Wer von euch Menschen erwartet das Ende bewusst und bereitet sich darauf vor? Nur wenige sind es, die glauben, was durch Seher und Propheten verkündet wurde. Und diese wenigen ernten nur Hohn und Spott, so sie ihren Glauben daran bekennen und auch auf ihre Mitmenschen einzuwirken suchen. Wenige hören auf meine Stimme und führen den Lebenswandel so, dass sie das Ende nicht schrecket, sondern eher Freude auslöset im Hinblick auf die selige Zeit, die dem Ende dieser Erde folget. Ich aber möchte die Zahl derer erhöhen. Ich möchte, dass noch viele zur Erkenntnis kommen, dass die Zeit erfüllet ist. Ich möchte mich auch denen offenbaren, die ohne Wissen sind. Doch derer Willen trotzet mir, und Zwang wende ich nicht an. Darum gebe ich mich zufrieden mit denen, die meinen Worten glauben und dafür eintreten. Und ich gebe diesen eine große Redegewalt. Ich lasse sie reden an meiner Statt. Und wenngleich auch diese wenig Erfolg haben werden, wenngleich auch ihre Reden nicht ernst genommen werden, so wird doch die Welt Kenntnis nehmen von den Ankündigungen des nahen Endes. Es wird nicht fehlen an Hinweisen, und überall in der Welt wird von einem Ende gesprochen werden. Immer nur einige wenige so berührend, dass diese glauben und sich vorbereiten. Und ich werde unterstützen, die es sich zur Aufgabe machen, aufklärend tätig zu sein. Ich werde alle Bemühungen segnen, die bezwecken, das zu verbreiten, was in Form von Offenbarungen euch Menschen zugeleitet wird. Und es wird überall hin die Kunde dringen von dem bevorstehenden Ende. Schneller aber, als ihr es ahnet, werden sich meine Offenbarungen bewahrheiten. Denn die Menschen werden Schreckenstage erleben und dadurch hingewiesen werden auf die Wahrheit meines Wortes. Und sie werden auch dann noch Zeit haben, sich auf das Ende vorzubereiten, das unwiderruflich diesen Schreckenstagen folgen wird in kurzer Frist. Und ob man euch, die ihr meine Offenbarungen verbreitet, Glauben schenkt oder nicht, lasset nicht nach, zu künden von dem Bevorstehenden, warnet und mahnet die Mitmenschen und leitet ihnen meine Offenbarungen zu. Verkündet ihnen das nahe Gericht, das alle betreffen wird, auch wenn sie euren Worten nicht glauben. Amen.